Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. Meiri汉语. Hallo zusammen, willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Ihre Gastgeberin Xiao Lan. 大家好, ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir Ausdrücke gelernt, um nach Hilfe zu fragen. Wiederholen wir doch kurz das Wichtigste noch einmal. Okay, kannst du mir einen Gefallen tun? Heißt auf Chinesisch, 你能帮我一个忙吗? Richtig, 你能帮我一个忙吗? 帮忙 heißt helfen. 帮忙 帮我一个忙 bedeutet mir einen Gefallen tun. 帮我一个忙 Kannst du mir bitte einen Gefallen tun? 你能帮我一个忙吗? 你能帮我一个忙吗? Bejagt man diese Frage, kann man zum Beispiel natürlich sagen, auf Chinesisch, 当然可以. 当然可以. Wenn Sie jemanden bitten möchten, ein Foto von Ihnen zu machen, können Sie Folgendes sagen. 能帮我照张相吗? 能帮我照张相吗? 照相 heißt ein Foto machen. 照相. Und kann ich dir helfen heißt auf Chinesisch 我能帮助你吗? 我能帮助你吗? Okay, hören wir uns jetzt noch einmal die ganze Unterhaltung an. 你能帮我一个忙吗? 当然可以. 能帮我照张相吗? 没问题. 我能帮助你吗? 我的相机不见了。别着急,我帮助你找。你真好,谢谢。 Okay, so viel zum Rückblick. Machen wir nun mit der heutigen Lektion weiter. 喂,请问是哪位? 你什么时候有空? 我们几点? 见面, 在哪儿见面? Während meines langen Aufenthaltes in China habe ich oft bemerkt, dass die Menschen hier gerne Wei sagen, wenn sie jemanden anrufen oder einen Anruf entgegennehmen. Du bist sehr aufmerksam. Wei ist ein Gruß, ähnlich wie dem deutschen Hallo. Und wie sagen die Chinesen, wer ist da? Man kann sagen, 请问是哪位? 请问是哪位? 请 heißt bitte. 请问 heißt fragen. 问请问 请问 heißt demzufolge etwa darf ich fragen? 是 heißt sein. 是 哪位 welche? 哪位 Hören wir uns nun die Frage gemeinsam an. 喂 请问是哪位? 喂,请问是哪位? 喂,请问是哪位? 我是王龙. Okay, wenn Sie sich mit einem Freund verabreden wollen, müssen Sie vorher einen Zeitpunkt ausmachen. Ja, das ist sicher sehr hilfreich. Was sagen die Chinesen in solch einer Situation? Nun, wir sagen, 你什么时候有空? 你什么时候有空? 你 heißt du. 你什么时候 heißt wann. 什么时候? 有空 heißt Zeit haben. 有空. Noch einmal, wann hast du Zeit auf Chinesisch? 你什么时候有空? 你什么时候有空? 你什么时候有空？ 周末。 我们一起吃饭好吗？ 可以。 Als nächstes wollen Sie natürlich wissen, wann und wo genau Sie sich treffen. 我们几点见面？在哪儿见面？ 我们几点见面？在哪儿见面？ Ich weiß, es ist etwas schwierig, zwei Sätze auf einmal zu lernen, aber lassen Sie mich Ihnen einige Erklärungen dazu geben. 我们 heißt wir. 我们 几点 wie viel Uhr? 几点 见面 heißt sich treffen. 见面 我们几点见面 Wann treffen wir uns? 我们几点见面 Ganz genau.Und wo treffen wir uns heißt auf Chinesisch 我们在哪儿见面 我们在哪儿见面 我们 wir 我们 在 is an a preposition 在 哪儿 heißt wo 哪儿 见面 sich treffen. 见面 Wo treffen wir uns heißt also auf Chinesisch 我们在哪儿见面 我们在哪儿见面 Wann und wo treffen wir uns heißt somit 我们几点见面在哪儿见面 我们几点见面在哪儿见面 我们几点见面在哪儿见面 晚上八点在北京饭店 Okay, damit Sie sich die heutigen Sätze besser merken können, wollen wir sie noch einmal wiederholen. Hallo, wer ist da? Heißt auf Chinesisch Wei?请问是哪位？ 喂，请问是哪位 ？Wann hast du Zeit？ 你什么时候有空？ 你什么时候有空 ？Wann und wo treffen wir uns heißt auf Chinesisch 我们几点见面？在哪儿见面？ 我们几点见面？在哪儿见面 ？So viel zur Wiederholung. Hören wir uns nun noch einmal die gesamte Unterhaltung an. 喂，请问是哪位？ 我是王龙。你什么时候有空？ 周末。 我们一起吃饭好吗？ 可以。我们几点见面？在哪儿见面？ 晚上八点，在北京饭店。 Vor dem Ende noch die Hinweise zur chinesischen Kultur. Wenn man in westlichen Ländern Geschenke bekommt, so bedankt man sich herzlich dafür. In China jedoch ist es Tradition, beim Erhalt eines Geschenkes etwa Folgendes zu sagen. Aber nein, das kann ich nicht annehmen. Mehr oder weniger eine Höflichkeitsfloskel.Trotzdem wird das Geschenk anschließend nicht vor den Augen der anderen ausgepackt. Das war unsere heutige Lektion. Zum Schluss noch eine Quizfrage. Wie sagt man auf Chinesisch? Wann hast du Zeit? Senden Sie bitte Ihre Antwort per E-Mail an gr@cri.com.cn. Noch einmal gr@cri.com.cn. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter german.cri.cn. Bis zum nächsten Mal. 再见. 再见.